lang durch die Bars mit den Jungs und hab meinen Spaß. Es ist okay, es ist okay. Wir können doch Freunde bleiben, hast du gesagt. Und ich meinte nur, geht klar. Schon okay. Und ich war nachts hellwach, allein durch die Straße. Seitdem du weg bist, kann ich nicht schlafen. Und ich ist okay. Dann ist okay. We'll be right back. Thank you. für die Nase dabei hätte. Ein bisschen Kokain, ein kleines Näschen von Hitchings Schrottfried würde auch schon reichen. Das Kribbeln in der Nase, der taube Gaumen, der bittere Geschmack, der langsam den Hals runterläuft. Das wäre schön. Oder einfach irgendein Kick, irgendetwas, das irgendetwas mit mir macht. Ein Tequila und Orange und Zimt, bizarre Love Triangle hören, über Kopfhörer so laut es geht. Eine schnelle Nummer hier auf dem Klo mit einer der Conchitas oder mit einer Elf oder sonst wem. Selbst der Gedanke an einen schönen heißen Kaffee mit viel Zucker erfüllt mich mit gierigem Verlangen. Rausch, Rausch, Rausch. Was wäre das Leben ohne Rausch? Was bliebe dann noch außer der schnöden Realität, dieser lähmenden Seuche, die alles beherrschen und sich überall breit machen will, die sich ständig als einzig legitime Autorität ausspielt, einen überrollt und stranguliert, bis man ist wie alle anderen und einen langen, leisen Erstickungstod stirbt. Vielleicht hat Silvia ja recht und ich leide wirklich an Dopaminmangel. Vielleicht hat Flo recht und ich habe wirklich Bindungsangst. Vielleicht haben Holger und Jolanda recht und mein Kind vor letzten Schlucken und Verfolgungsschein ist total erotisch. Und vielleicht hat meine Mutter recht und ich bin wirklich dafür, dagegen zu sein. Und wenn schon, dass immer die Quacksalbern Diagnosen anzubieten haben, mir soll's recht sein. Wenigstens ein Nikotinkick kann ich mir hier und jetzt verschaffen. Ich zünde mir eine Zigarette an, nehme drei kräftige Züge, muss husten und zertrete die halb weggerauchte Kippe auf den Boden. Ich stütze meine Ellbogen auf die Knie und lege das Gesicht in meine Hände. Und dann passiert etwas mit meinen Augen. Tatsächlich, sie werden feucht. Nicht vom Rauch, nicht vom Licht. Eine salzige Flüssigkeit, ein geschwommener Blick, ein zitternder Ozean unter den Augenlidern. Warum muss ich denn jetzt heulen? Zum ersten Mal seit Jahren. Eine einsame Träne rollt schüchtern mein Gesicht herunter, zögerlich, als müsse sie sich in dieser neuen Umgebung erstmal orientieren. Für eine Sekunde bleibt sie an meinem Kiefer hängen und zerschellt dann auf dem versifften Boden des Klowagens. Wie gut sich das anfühlt. Weinen, auch ein Überrausch, hatte ich schon fast vergessen. Etwas fühlen, sich suhlen in einem warmen Bad aus Selbstmitleid, hemmungslos und frei. We'll be right back. Yeah. Excuse me, mister, let me hurt you. Or are you not only blind, but is you not here? Excuse me, mister, but I'm mister too. That puts the rest of us in shame.